Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Hoffentlich hattet ihr ein angenehmes Wochenende. Wir stehen jetzt vor einer neuen Talk Radio Woche und heute in der Nacht von Montag auf Dienstag, wie immer, könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Es geht los mit Carsten und Carsten ist 23 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Carsten. Ja, du hattest letzten Donnerstag, oder Freitag war das, jemanden gesucht, der deine Gedanken lesen kann. Ja. So, und das wollte ich mal versuchen. Das wäre also wir hatten ja in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Thema übersinnliche Fähigkeiten. Genau, übersinnliche. Und ich hatte pausenlos dazu aufgerufen, dass ich mich für ein Experiment zur Verfügung stelle. Genau. Mit jemandem, der das kann. Du kannst das? Also, das wäre jetzt meine Premiere von jemandem, den ich nicht so gut kenne. Du hast also mediale Fähigkeiten? Ja, also bei Bekannten und Verwandten oder so, die ich dann öfters mal gesehen habe, bei denen kann ich also schon voraussehen, was sie denken. Wie machst du das? Schaust du denen in die Augen? Nee, das kommt einfach, also das ist dann einfach so. Ich kann auch nicht, wenn jetzt jemand lange was erzählt, also immer nur so erzählt und erzählt, kann ich dann nicht zuhören, das ist mir zu nervig, weil wenn ich dann schon mitkriege, was er denkt. Also du kriegst immer schon einen Schritt weiter mit. Ja. Also bevor er das ausspricht, weißt du schon, was der sagen will. Ich merke auch, dass dann jemand abblockt, wenn jetzt jemand was sagen wollte, dann blockt derjenige auch ab und versucht dann was anderes zu sagen. Wie aufregend. Also das wie aufregend, für mich jetzt auch. Du bist 23 Jahre alt. Ja. Seit wann kannst du das oder wann hast du es bemerkt, dass du da so ein Gefühl für hast, ein Händchen für hast? Also das ist jetzt, also, dass ich es richtig mitbekommen habe, da war ich so 10, 11 Jahre. So früh schon. Hat das nicht auch gewisse Vorteile, zum Beispiel in der Schule, dass man, weiß ich, in Prüfungssituationen schon weiß, was man antworten muss? Nee, weil das ist Chaos. Mach weil dich du sitzt da und da, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dumm an, aber da sind viele Gedanken in so einem Raum und das nervt. Also Vorteile für dich hat es bisher nicht gehabt? Eigentlich nicht, nee. Kannst du denn in, weiß ich, wenn du in jemand verknallt bist, kannst du in dessen Seele gucken, ob der wirklich in dich auch verliebt ist? Also ich, ja. Kannst also das, du? Das kann ich. Hey, hey, hey. Das ist so, da, wenn es wirklich so, ja, wenn da so dieses Etwas ist, dann ist es auf jeden Fall. Pass auf, wir machen jetzt das Experiment. Ja. Wenn dieses Experiment gelingt, werden wir uns natürlich noch weiter unterhalten. Wenn es nicht gelingt, dann war es ein netter Spaß. Es wäre mega spektakulär, wenn es funktionieren würde. Du siehst mich im Fernsehen im Moment? Ja. Ja, was soll ich tun? Sag irgendwas, soll ich mich auf etwas konzentrieren, auf eine Person, einen Gegenstand, auf ein Ding oder was soll ich tun? Ich muss mal ganz kurz. Komm gerade, du hast ein Problem. Irgendein Problem hast du. Das sagt. Ja, ich. Privates. Red einfach mal. Privates? Moment. Ja. Du erwartest einen Besuch. Du möchtest mit jemandem wieder Kontakt haben, der dir am Herzen liegt. Und das belastet dich heute. Also ich muss Sie enttäuschen, das ist nicht der Fall. Sicher? Ja, sicher. Und da, auch nicht so. Ich habe auch an was ganz anderes gerade gedacht. Ja, das ist ja dann. Ist ja dann egal. Weil jetzt kam gerade was rüber, dass du so, dass du auf irgendetwas wartest. Vielleicht, ja. Versuche das mal konkreter zu sagen. Irgendwas ist, was dich belastet, was du ich komm, so doll ist das nicht. Das verdrängst, das ist jetzt nicht da. Aber es ist was, auf was du wartest. Du möchtest irgendetwas. Du hast ja gerade an Uhr gedacht? An Zeit? An Zeit? Nein. Ich habe nur gerade gedacht, eigentlich warten wir alle ja auf irgendetwas. Ja. Das ist noch eine mir zu unkonkrete Aussage. Ich will es konkret haben. Ja. Sonst ist das alles... Ist ein bisschen schwer. Weil... Pass auf, wir machen es anders. Ich denke jetzt an... pass auf, Carsten. Ich denke jetzt ganz konkret an einen Menschen, an eine Person. Ja. Wenn du mir jetzt diesen Namen sagst, fall ich wirklich aus allen Wolken. Gut. Marcel nicht. Bitte? Marcel? Nein. Nein. Nee, dann. Nee, es. Marcel ist es nicht, nein. Nee, das war dann. Nee, das war nichts. Jetzt kannst du mich kappen. Ja. Nee, tut mir leid. Funktioniert nicht. Nee, das. Also ich will ja sagen, wenn das funktionieren würde, dann wäre ich wirklich, das sage ich jetzt nicht nur so daher, wirklich in meinen Grundfesten erschüttert, wenn das funktionieren würde. Wenn du mir so etwas jetzt sagen könntest, was ich gerade denke. Ja. Ist es für dich vielleicht auch besonders schwierig, jetzt durch das Medium Fernsehen das zu übermitteln? Oder wäre das eigentlich egal? Also ganz anders. Ganz anders. Also ich habe es ja noch nie gehabt, dass ich jemanden jetzt beim Fernsehen habe und dann am Telefon höre. Ganz anders. Ich kann, es ist auch so, wenn ich jetzt mit einer Freundin spreche am Telefon, kann ich es auch nicht so finden, als wenn sie neben mir sitzt. Weil da kommt auch was ganz anderes rüber. Das ist ein Raum und ich habe das Gefühl, dass es, ja, dass sie mit mir spricht denn. Das macht es gar nicht. Das ist dann das ganz anders. Also, dennoch. Es hört sich ein bisschen perplex an. Ich hab's. Wie spannend und wie gerne hätte ich jetzt, dass das erfolgreich gewesen wäre. Ja, nee, das. Also. Kann auch sein, dass meine Freundin gerade an Marcel gedacht hat, aber wollen wir nicht. Ja, wer ist denn Marcel? Ich habe in meinem Leben noch keinen Menschen kennengelernt, der Marcel heißt. Kenne ich nicht. Carsten. Nee, ich meine deswegen, wenn meine Freundin jetzt an Marcel gedacht hat, wäre es ein bisschen schlimm. Also ich habe nicht an Marcel gedacht. An wen ich jetzt gerade gedacht habe, verrate ich nicht. Nein, brauchst du nicht. Ist klar. Wir wollen alle überrätseln. Carsten, ich glaube dir, dass du diese Fähigkeit für dich so hast. Ja. Ich glaube es dir ganz einfach mal. Du kommst ganz sympathisch rüber. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch immer so ein Wabonspiel, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert. Ja, ich sag mal so, also so von, ich mache auch nicht mit dem Fingerschnips und weiß es dann. Das ist halt so wie so ein Déjà-vu. Was bist du vom Beruf? Ich bin selbstständig. Als was? Ich bin, Kurierdienstleistung. Also hast du auch viel mit Menschen zu tun? Ja. Und dann ballern dir immer die Gedanken der anderen Menschen um die Birne. Ja, wie gesagt, das ist dann so bei den Leuten, die ich dann schon etwas kenne, da passiert es dann. Also, ich danke auf jeden Fall für deinen Anruf. Ja, ich danke für den Versuch. Es hat nicht geklappt, aber naja, vielleicht... Ich schreibe dir einen Brief. Ja, schreib mir mal einen Brief. Vielleicht, okay, wenn du dich auf mich konzentrierst, kommen vielleicht noch konkretere Sachen raus. Okay. Alles Gute. Tschüss, Carsten. Also, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0180-5678-111. Ich bin ja immer noch scharf auf so ein Live-Experiment. Ich bin ja sicher, dass irgendwo draußen im Lande jemand existiert, der das wirklich kann. Also, versucht durchzukommen und dann machen wir das hier live in der Sendung. Es geht weiter mit Frage in die Regie mit Peter. Peter ist 33. Hallo. Ja, hallo, hier ist Peter. Ja, schönen guten Morgen. Guten Abend. Folgendes, ich habe noch ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Ex-Freundin und sie hat also am Samstag einen Brief bekommen vom Jugendamt. Wir hatten also vor 14 Jahren eine gemeinsame Tochter, die wir aber sofort nach der Geburt zur Adoption freigegeben haben. Eben aus den damaligen... Vor 14 Jahren. 14 Jahren. Das Kind ist also jetzt 14 Jahre. Und dass dieses Kind jetzt eben mit uns gerne Kontakt aufnehmen möchte. Und da bin ich jetzt natürlich etwas verwirrt und weiß nicht genau, wie ich mich da verhalten soll. Darf ich fragen, wieso ihr das damals zur Adoption freigegeben habt, das Kind? Ja, wir waren beide noch in der Ausbildung und ihre Eltern haben auch drauf gedrängt. Und ja gut, wir waren 17 und 18. Ja, du hast die Schwangerschaft an eine Freundin begleitet. Richtig. War das nicht ganz schmerzhaft, dann das Kind? Hast du es überhaupt je gesehen, das Kind? Nein. Nein, das war sehr schmerzhaft, ja. Ja, sie kam dann irgendwann aus dem Krankenhaus wieder? Richtig. Und das Kind war weg? Genau. Habt ihr damals während der Zeit, während der Schwangerschaft, auch in der Endphase der Schwangerschaft, darüber viel geredet oder war das so ein Tabuthema? Nein, wir haben sehr viel darüber geredet. Ich war eigentlich auch dagegen, das Kind abzugeben. Nur sie ist selbst adoptiert gewesen und kannte natürlich jetzt auch, ich sag mal, die Vorzüge von der Adoption, da eben die Eltern auch sehr sorgfältig ausgesucht werden. Ja. Weißt du oder wisst ihr, wohin sie gekommen ist? Nein. Gar nichts. Gar nichts. Das das Einzige, was wir jetzt eben erfahren haben, ist der Name von ihm, den Vornamen von ihm. Also sie möchte jetzt mit euch beiden Kontakt haben? Richtig. Und das wäre also auch sehr ungewöhnlich, dass wir darauf drängen, beide kennenzulernen. Mhm. Nicht nur jetzt die Mutter, sondern eben auch den Vater. Warum ist das ungewöhnlich? Das sagte wohl die Abendmitarbeiterin vom Jugendamt. Aha. Also mich wundert das gar nicht. Also wenn ich mich in so ein Kind versetze, würde ich vielleicht dann auch wissen wollen, wer denn mein Vater ist. Mhm. Und die Mutter, ne? Mhm. Was bringt dich jetzt in Schwierigkeiten? Ja, ob es da irgendwelche Konsequenzen geben kann. Zum Beispiel, dass das Kind jetzt, ich sage immer das Kind, unsere Tochter, vielleicht mit ihren Eltern nicht mehr klarkommt und vielleicht jetzt die Hoffnung hat, dass sie dann eben zu uns, obwohl wir ja nicht mehr zusammen sind, kommen könnte. Hast du Angst vor Verantwortung? Angst kann man nicht sagen, nein. Aber ich bin ja nun auch in einer anderen Beziehung, mhm, und meine Ex-Freundin ist ja auch verheiratet. Mhm. Dennoch finde ich das also erstmal beachtlich, dass ein 14-jähriges Kind, eine 14-jährige Jugendliche an diese Initiative ergreift, diesen Wunsch so klar äußert, mhm, vermutlich auch in Absprache, weiß ich nicht, aber vermutlich in Absprache auch mit den Pflegeeltern. Ja, richtig. Man hat wohl auch versucht, das hat die Frau vom Jugendamt schon gesagt, die erstmal noch davon abzubringen, mhm, weil 14 Jahre wohl noch relativ früh wären. Mhm. Normal ist das wohl mit 16, mhm, dass da diese Anfragen kommen. Mhm. Aber sie wäre nicht davon abzubringen. Ja. Ich finde, also ganz, ganz klar und sofort gesagt, ich finde, dass ihr, oder du rufst mich ja jetzt an, wir beide unterhalten uns, dass du darauf eingehen solltest, mit all den Schwierigkeiten, die vielleicht irgendwann damit verbunden sind, aber vielleicht auch mit all dem Schönen, was damit verbunden ist. Mhm. Du lernst deinen, wahrscheinlich hast du auch Angst davor, ne? Ja, sicher. Dir gegenüber zu sitzen, ja, klar. Weil ich mir vorstellen kann, dass da halt auch Vorwürfe kommen, warum habt ihr mich damals abgegeben und... Mhm. Meinst du, dass du ihr das plausibel erklären kannst? Schwierig, weil es wäre bestimmt irgendwie gegangen. Ich war kurz vor Ende der Ausbildung und mhm, meine Freundin auch. Ich meine, im Nachhinein ist es vielleicht besser, dass das Kind gewesen. Wie kam es denn dann überhaupt dazu, dass das Kind ausgetragen wurde, wenn ihr es eigentlich nicht haben wolltet? Weil wir beide gegen Abtreibung waren. Mhm. Mhm. Ab da hat das damals für euch eigentlich lange gedauert, bis diese Entscheidung gefallen war? Oder also habt ihr lange damit mit euch gerungen? Das Kind auszutragen? Oder nee, überhaupt das dann zur Adoption freizugeben. Nein, das war eigentlich relativ, also am Anfang der Schwangerschaft schon klar. Mhm. Also Abtreibung war nie ein Thema. Mhm. Und weißt du, Peter, ich finde, dass man zu den Dingen, die man getan hat, wenn sie vielleicht auch gar nicht so richtig waren, aber da muss man zu stehen. Mhm. Und wenn du jetzt, ich sag mal provokativ, nochmal den Schwanz einziehst, ja, ich kann das nicht beurteilen, ob ihr damals richtig oder nicht richtig gehandelt habt. Das will ich auch gar nicht tun. Mhm. Aber jetzt musst du auch zu dem stehen, was passiert ist. Mhm. Und kannst vielleicht auch wieder einiges, wenn du vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen hast, vielleicht kannst du ein bisschen auch wieder gut machen. Ja. Indem es kann ja sein, dass sich da ein guter Kontakt aufbaut. Vielleicht sogar ein freundschaftlicher Kontakt zwischen dir und deiner Tochter. Mhm. Und ich möchte den Kontakt auch gerne haben. Ja, und beide profitieren davon. Und man kann das ja nur zu gut nachvollziehen, dass das Kind wissen möchte, wo ihre Wurzeln sind. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde schon, ihr müsstet euch da melden und ihr müsst auch, vielleicht wie ist dein Verhältnis zu deiner Ex-Frau, Freundin? Sehr gut. Sehr gut? Ja. Warum lachst du? Nein, weil es eigentlich zu gut ist. Wie gesagt, sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Und ihr habt wieder einen Kontakt miteinander? Ja, wir hatten die ganze Zeit über Kontakt und es war eigentlich immer mehr als Freundschaft. Okay, das wollen wir jetzt nicht vertiefen, das ist ja noch ein Thema für sich, aber umso besser eigentlich. Mhm. Umso besser. Das heißt, ihr beide könnt euch zusammensetzen und sagen, wir arrangieren einen Termin und wir beide begegnen dem Kind unserem Kind. Meinst du denn auch, dass man vielleicht erst mit den Adoptiveltern sprechen sollte? Da habe ich keine Ahnung von. Ich finde, da solltet ihr euch dann mit dem Jugendamt kurz schließen, was da üblich ist und wie das normal ist. Ja. Intuitiv würde ich sagen, nein, mit dem Kind sofort, aber da möchte ich mich mal zurückhalten. Mhm. Auf jeden Fall finde ich, dass ihr Kontakt aufnehmen solltet. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ja, tschüss, Peter. Tschüss. Es geht weiter mit Carina. Und Carina ist 22. Hallo Domian. Carina, gib dir ganz nah ans Telefon. Ja, besser jetzt? So habe ich am meisten von dir. Wunderbar. Ja. Mein Thema, ich bin ein Telefon-Junkie. Das höre ich schon. Du gehst sehr professionell damit um, abgesehen davon, dass du ein bisschen leise warst. Mit wem telefonierst du denn immer so gerne, außer mit mir jetzt heute? Ich telefoniere mittlerweile eigentlich weniger. Das heißt, ich habe es über 4 Jahre hinweg betrieben. 4 Jahre? Auf Telefonsystem. Telefonsystem? Und, ja. Was ist das? Was ist das? Es hat angefangen mit 090er Nummern. Wie, du süßes kleine Mädchen ruft 090er-Nummern an. Ja, neugierig. Und unterhält sich dann mit bösen Männern. Mit bösen Männern. Genau. Ja. Und ja, da die Sache mir dann irgendwann zu teuer geworden ist, bin ich dann auf, ja, wie soll ich sagen, private Anbieter, private Talklines gewechselt, wo halt nur normale Telefongebühren entstehen. Aber auch so Sexnummern immer? Nein, das eigentlich weniger. Also es wurde weniger über Sex, also die natürlichen Anpackereien zwischen Männern und Frauen waren natürlich schon da, aber ja, einfach nur Gelaber über Gott und die Welt, sag ich einfach mal. Dummes Zeug. Dummes Zeug, ne? Genau. Unter Umständen stundenlang dummes Zeug gequatscht. Genau, mit wachsender Begeisterung. So, 4 Jahre. 4 Jahre. Wie viel Geld hat dich das gekostet? Gute 20.000 D-Mark. Gute 20.000 D-Mark? Ja. Carina, wer bezahlt das? Wer bezahlt das? Ich. Hast du so viel Kohle? Nein, auf einmal nicht. Abbezahlen. Wie viel Schulden hast du im Moment? Wie viel Schulden? 19.000 oder was? Ja, es waren über 20.000. Mittlerweile bin ich bei 20.000 angelangt. Hast du einen Job? Zurzeit bin ich leider arbeitslos. Das auch noch? Ja, das auch noch. Als du damit angefangen hast, mit 18 Jahren, ja. Warst du da zu Hause noch? Nein, ich habe dort gearbeitet schon, also zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und konnte das halt noch so teilweise also, zahlen. Also, das ist natürlich eine Stange Geld, vor allem, wenn man arbeitslos ist. 20.000, auch wenn man eine Arbeit hat, 20.000 Mark abzustottern, ne, ja. Ist wirklich viel, viel Geld. Also, das hat sich erst im Laufe der Jahre angesammelt. Mhm. Ja, nur mittlerweile ist es so, ich habe auch über diese, ja, Talklines, sag ich mal, meinen heutigen Freund kennengelernt. Und, also, er war auch ein sogenannter Telefon-Junkie, nur mittlerweile ist es so, da das ja enorm hoch ist, diese Telefonrechnung, hat es mir eigentlich verboten. Und ja, ich halte mich eigentlich auch so teilweise daran, denn ansonsten ja, würde unsere Beziehung in die Brüche gehen. Ja, wohnt ihr zusammen? Wir wohnen zusammen. Dann kann er das ja auch ziemlich gut kontrollieren, ne? Er kann das kontrollieren. Ihr könntet doch eigentlich das auffangen, indem ihr euch so ein kleines Haustelefon kauft und ihr beide telefoniert vom Wohnzimmer ins Badezimmer oder so. Naja. Dann habt ihr auch das Gefühl zu telefonieren und es kostet nichts. Naja, ich weiß nicht, ob das das gleiche Gefühl ist. Ja, wahrscheinlich wohl weniger. Ja. Er ist auch Telefon-Junkie gewesen. Er und war hat das aber besser im Griff jetzt als. Er hat das im Griff. Du sagst, dass du dich aber noch nicht ganz zurückgezogen hast aus dieser Sucht. Wie viel vertelefonierst du denn im Moment noch pro Monat? Also pro Monat ist es eigentlich nur an Privatgesprächen. Mit Freundinnen haben wir eine Telefonrechnung von ca. 300 D-Mark. Auch noch zu viel? Ja, ne? Zu viel noch. Ja, wirklich. Und das sind also dann aber nur Privatgespräche? Du rufst nicht mehr bei diesen ganzen Leitungen da an? Doch, das heimlich. Allerdings kann er das nicht so kontrollieren. Zwar sind das 030er-Nummern, die erscheinen allerdings nicht auf der Telefonrechnung. Aber die kosten dann ja für dich auch nichts, Nein, ne? Die kosten nichts. Das ist da, wo die Mädels umsonst anrufen können. Genau. Was passiert da eigentlich, wo Mädchen umsonst anrufen können? Ich habe mich da ja noch nicht getraut anzurufen. Was ist da? Ja, muss sagen, da ist eigentlich das Niveau etwas, ja, wie soll ich sagen, weiter runtergeschraubt. Es geht eigentlich nur um Verbales, um Sex, um Telefonsex. Da sind nur männliche Prolls. Genau. Und die armen Mädchen... Oder auch nicht arm, die rufen ja freiwillig an. Die rufen freiwillig an. Lassen sich da die Hose ausziehen am Telefon, ne? Genau. Corinna, warum ist das denn alles bei dir so? Warum? Das frage ich mich eigentlich selber. Eigentlich hat es mir nichts gebracht, außer ziemlich viel Schulden. Scheißgefühl? Ja. Bitte? Letztendlich auch ein Scheißgefühl, ne? Bleibt übrig? Was bleibt übrig? Wenn ich die Vergleiche ziehe, es hat mir wirklich nichts außer Schulden gebracht. Aber hätte ich meinen Freund nicht, ich wüsste, ich würde genau wieder zum Hörer greifen und würde wieder tagtäglich mit wachsender Begeisterung telefonieren. Aber du hast einen Freund. Ich habe. Das ist ja schon mal ein Gutes, was aus dieser ganzen Sache erwachsen ist, dass du deinen Freund da kennengelernt hast. Ja. Hast du denn mal so ein bisschen Eigentherapie auch ausprobiert, indem du dich beispielsweise sehr gut beschäftigst? Dass du dich engagierst irgendwo, dass du in Gruppen gehst, in Vereine oder da irgendwas machst, dass du gar nicht zu Hause bist und gar nicht in Versuchung gerätst. Das auf alle Fälle, aber irgendwie die Sucht kommt immer wieder durch und man möchte am liebsten telefonieren. Also die Radikalkur für dich wäre am besten, wenn man dir sämtliche Telefone wegnähme, ne? Ja, das war auch schon der Fall gewesen, dann konnte ich nicht telefonieren. Und da hattest du Entzugserscheinungen? Dann hatte ich Entzugserscheinungen. Und wie machten die sich bemerkbar? Wie machen die sich bemerkbar? Indem ich zum Telefon zum Beispiel meinen Eltern gegriffen habe und habe von dort aus telefoniert. Ich weiß ja bei dieser Sache nie, ob man das Wort Sucht gebrauchen darf. Das Wort Sucht ist ja nun assoziiert mit sehr schlimmen Phänomenen, sehr schlimmen Dingen, wo Menschen wirklich sehr leiden. Ich weiß nicht genau, ob das da auch so einzuordnen ist. Würdest du sagen, ja? Ist das für dich wirklich ein ernsthaftes psychisches Problem? Auf alle Fälle, weil ich habe ja auch im Laufe der Zeit Leute kennengelernt, wo das dramatisch schlimm war, wenn die kein Telefon hatten, die sind ausgerastet. Es ging bis ins Kriminelle, die haben sich Telefonanschlüsse, Schwarzanschlüsse sogenannte, legen lassen, wenn sie keinen was von der Telekom das zum heißt, Beispiel bekommen haben. Das heißt, dass dann letztendlich da in diesem Fall auch nur noch eine der Psychologe helfen kann. Zum Beispiel. Hast du irgendwie mal Kontakt gehabt mit der Szene? Mit dieser Szene, Psychologen meinst du? Ja, genau. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe es vor, in der Zukunft eine Therapie zu machen, aber wegen weitaus mehr Geschichten aus meiner Kindheit, meiner Vielleicht Vergangenheit. Hängt das ja alles miteinander zusammen. Ich denke mal wahrscheinlich schon. Also das ist im Visier, das hast du eingefädelt. Auf alle Fälle habe ich das vor. Also das ist schon mal Hoffnungsschimmer. Der Hoffnungsschimmer ist, du hast einen Freund, der dich davon zumindest teilweise gut abhält. Ja. Und du hast vor, selbst Hilfe zu ergreifen, initiativ zu sein, indem du die Therapie da beginnst. Auf alle Fälle. Und der Rest ist noch ein bisschen Eigendisziplin und dann schaffst du es vielleicht auch. Ich hoffe es. Und dann irgendwann bist du in einigen Jahren hoffentlich schuldenfrei. Ja. Und wirst denken, was war ich bescheuert damals. Ich hoffe es, dass es so weit kommt. Wir hoffen es alle. Danke. Liebe Corinna, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Schönen Gruß an deinen Freund. Danke. Tschüss. Nihat. Stimmt das? Ja. Nihat, 21 Jahre alt. Woher kommt der Name? Frage 1. Aus Bosnien. Aha. Also bin in Deutschland geboren, bin in Deutschland aufgewachsen und habe eigentlich nicht so viel mit dem Land zu tun, sage ich mal. Unterhalten wir uns über den Krieg im Moment? Nein. Also da habe ich keine große Affinität zu. Also das bedrückt zwar, aber das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist für mich weitaus schlimmer. Erzähl. Und zwar leide ich seit ungefähr 2-2,5 Jahren an Magersucht. Und so im letzten halben Jahr ist noch die Bulimie hinzugekommen. Und ich wieg bei 1,84, war mein Rekord 39 Kilo. Also das ist fast gestorben. Man kann nichts mehr machen. Ich weiß, Du kannst keine 200 Meter gehen, ohne dass du Wadenkrämpfe kriegst. Wie viel wiegst du im Moment? Im Moment wiege ich 50, Gott sei Dank. Also es geht. Warst du zwischenzeitlich in einer Therapie, in einer Klinik? Ich war in keiner Klinik. Ich wollte einfach nicht in die Klinik, weil ich bin mit Therapeuten, ich hatte verschiedene Therapeuten, bin einfach mit denen nicht zurechtgekommen. Ja. Also ich weiß nicht, das ist vielleicht bei Jungen anders als bei Mädchen, dass die da irgendwie eine andere Beziehung zu entwickeln, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Und ich habe auch mit anderen geredet, mit anderen Jungen, die ich halt auch in der Therapie kennengelernt habe, die Therapie auch abgebrochen haben, die haben auch gemeint, die sind damit auch nicht zurechtgekommen. Mhm. Es gibt wenige Männer, ne, die es haben. Eben, genau. Ja. Und diese 50 Kilo, die du dir jetzt wieder angefutterst, sage ich mal, angefuttert hast, nur aufgrund deines eigenen Willens? Nur aufgrund der Selbstanalyse. Ich habe mich hingesetzt, habe mir gesagt, was willst du? Willst du sterben oder willst du leben? Ja. Lohnt es sich überhaupt noch zu leben? Lohnt es sich überhaupt noch aufzubauen? Ja. Weil mit 39 Kilo, wenn du wirklich nichts mehr kannst, dann sagst du dir wirklich irgendwann, du kannst keine 200 Meter gehen. Und dann sagst du dir irgendwann, lohnt es sich? Lohnt es sich, die letzte Energie, die du noch hast, da zu investieren? Was hast du während dieser Zeit gemacht? Du kannst ja im Prinzip nur zu Hause rumgesessen haben. Ich habe nur rumgesessen und nachgedacht. Von was hast du gelebt? Ich war Student. Ja. Also, und habe halt vom BAföG, von Unterstützung von den Eltern gelebt. Dann hatte ich noch ein bisschen Ersparnis vom Bund. Und hast alleine gewohnt? Und habe alleine gewohnt. Und also wahrscheinlich das Beste, auch... Das war das Beste, was mir passieren konnte. Weil als Junge ist das auch so, das versteht keiner einfach. Ich vermute mal, dass sagt man noch, das ist vielleicht normal. Ja, das gehört dazu, zum Erwachsenwerden bei einem Mädchen. Aber bei einem Jungen, das versteht keiner. Ich vermute, dass du dann auch ganz isoliert warst, ne? Dass du kaum Freunde hast, oder? Hast oder hattest? Ich habe immer noch kaum Freunde. Aber das sehe ich nicht als Problem. Das sehe ich für mich immer noch als Vorteil. Warum? Weil ich habe ständig das Gefühl gehabt, man wird beobachtet. Man sieht anders aus. Mit 1,84 bei 50 Kilo, da siehst du halt anders aus. Und du hast immer den Eindruck, dass du beobachtet wirst. Ich kann auch nicht mit anderen essen. Ja. Also ich kann mich in kein Restaurant setzen und dann da vor anderen Leuten essen. Ich kann nur alleine essen. Ich kann auch nicht vor meinen Eltern essen, vor meinem Bruder. Das klappt einfach nicht. Sag mir mal bitte, wie im Moment so dein Essverhalten aussieht. Wie Und was nimmst du pro Tag zu dir? Oh, also ich versuche, ein Vorteil hat das Ganze, ich habe mir einen Ernährungsplan geben lassen und der ist schon auf Vollwertkost abgestimmt. Also das entspricht schon morgens Müsli und so, mittags halt auch Nudeln, Vollkornsachen. Und das isst du auch wirklich? Und das esse ich auch. Und behältst also es auch bei dir? Schon. Und behältst es auch bei dir? Ich behalte es auch im Moment bei mir, deshalb habe ich auch wieder zugenommen, weil ich halt mir gesagt habe, ich will halt leben. Ich habe keine Lust, jetzt schon zu sterben, ich bin noch zu jung. Wann hast du das letzte Mal erbrochen? Das ist vielleicht einen Monat her. Mhm. Und da bin ich auch stolz drauf. Also ist es für dich jeden Tag ein Kampf, nicht zu erbrechen? Am Anfang war es schon, aber ich habe mich dran gewöhnt. Und ich vermisse es jetzt auch irgendwie nicht. Am Anfang ist das wirklich wie eine Sucht. Also ich habe jeden Tag erbrochen und manchmal sogar zweimal. Und das gehörte einfach dazu. Dein ganzes Leben? Wenn du das damals nicht gemacht hast, dann hast du dich einfach schlecht gefühlt. Weil irgendwas gefehlt hat. Aber jetzt geht's. Jetzt gewöhnt man sich. Dein ganzes Leben im Moment dreht sich ausschließlich um die Thematik Essen. Auf jeden Fall. Absolut. Du gehst auch nicht mehr zur Universität im Moment. Doch schon. Was studierst du? Das Problem ist halt, man kann sich nicht so auf den Stoff konzentrieren, weil man sich ständig mit Essen mischt. Was mache ich mehr zu essen? Ja. Was kann ich? Ich überlege jetzt immer noch. Ich meine, das hört sich zwar blöd an, aber ich überlege immer noch, wie viel Kalorien hast du zu dir genommen? Das hört sich überhaupt nicht blöd an, wenn man das. Jetzt, ich könnte noch mehr essen. Ja. Was studierst du? Betriebswirtschaft. Betriebswirtschaft. Du hast dich jetzt bewusst für das Leben entschieden. Ja. Ja. Weil ich bin zu jung, sage ich. Ja. Und ich habe mich so engagiert, so viel dafür getan, überhaupt an die Universität zu kommen. Niat, hattest du mal eine Freundin? Hatte ich auch, ja. Sogar einige. Aber das kannst du vergessen. Inwiefern? Dein Sexualleben, sage ich mal, setzt absolut aus. Der Körper schaltet auf Minimum, auf Sparflamme, da läuft nichts. Hattest du die Freundin noch, als du schon magersüchtig oder bulimisch warst? Im Anfangsstadium, da hatte ich noch. Hat die das mitbekommen? Ja, und die hat auch versucht zu helfen, aber ich habe mich dann zurückgezogen und dann war Sense. Also dann habe ich von mir aus gesagt, bevor ich jetzt noch mehr Leute mit meinem Problem belaste, lasse ich lieber sein. Fühlst du dich einsam? Nein, eben nicht. Das du bist den ganzen Tag alleine? Das ist das komisch. Ja, nicht ganz alleine. Ich habe schon Kontakt zu anderen Leuten, nur jetzt keine enge Beziehung, weil ich halt diese enge Beziehung nicht eingehen will, weil ich gemerkt habe, die Leute verstehen das einfach nicht. Aber hast du nicht die Sehnsucht danach, vielleicht nach einem Verhältnis mit jemandem, der das versteht und der dir auch die Nähe, die du vielleicht doch in dir ersehnst, dir auch geben kann? Im Moment nicht. Im Moment wirklich nicht, weil ich habe genug wirklich damit zu tun, das Gewicht zu halten. So, du hast dich jetzt für das Leben entschieden. Ja. Das ist ja eine ganz gravierende Sache, wenn man selbst so einen Eigenprozess steuert. Und du hast dir jetzt etwas auferlegt, einen Ernährungsplan. Was ist dein Ziel? Mein Ziel ist wieder auf ein Gewicht zu kommen, was sich stabilisiert, was nicht mehr abfallen kann. Was ist, du bist jetzt bei 50 Kilo, sagst du? 50, ja. Also was ist dein Traum? Ich versuche erstmal auf 60 zu kommen und die dann erstmal eine Zeit lang zu halten, so lang wie es geht. So, und das dann ist, versuchen langsamer aufzubauen. Weil man muss sich auch dran gewöhnen. Du kannst nicht zwei Jahre lang da auch als Strich durch die Landschaft gehen und dann auf einmal 80, 90 Kilo, dann fühlst du dich auch nicht wohl. Ist klar, so viel muss es ja auch gar nicht sein. Nein. Wirst du begleitet im Moment von einem Arzt, irgendwie beraten? Nur Gesundheitsuntersuchung, dass keine Organe kaputt gehen. Ja, aber du bist im Gespräch mit einem Arzt, mit einem Mediziner. Ja. Ja. Gut, das ist das Ziel, was du dir körperlich gesteckt hast. 60 Kilo, vielleicht 65 Kilo oder vielleicht mal auch 70 Kilo. Was ist dein weiteres Ziel für dein Leben? Das Leben besteht ja nicht nur allein, 60 Kilo schwer zu sein. Ja, auf jeden Fall. Mein weiteres Ziel ist erstmal das Studium vernünftig zu Ende zu bringen und einen anständigen Job zu kriegen. Und ich hoffe, dass ich, wenn es mir wieder besser geht, auch mal endlich wieder eine Beziehung eingehen kann. Also ich sehe mich schon danach, aber ich muss es nicht unbedingt haben. Weil alleine, ständig alleine rumzulaufen, ist auch nicht das Optimale. Aber du hast das gerade, du musst es nicht unbedingt haben, das widerspricht sich doch dann. Nein, ich muss es jetzt im Moment nicht. Ach, im Moment meinst du ja. Aber es wäre nicht schlecht, sagen wir so. Ich weiß ja. Also ich würde es gerne haben. Aber ich weiß, dass es mir jetzt im Moment eher schadet, als dass es mir hilft. Du gehst sehr analytisch an dich heran, ne? Ja. Ist es ja okay, also wenn das dein Weg ist. Weil wenn mir kein anderer helfen kann, oder, dann muss ich mir selbst helfen. Oder wenn dir kein anderer helfen darf, du willst es ja auch nicht. Nein, eben. Ja. Ja gut, das... Du hast schlechte Erfahrungen mit Therapeuten gemacht, aber das heißt ja nichts. Es gibt ja sicher auch eine ganze Menge Therapeuten, die auch mit Männern umgehen können. Aber ich will dir das gar nicht einreden, wenn du das so für dich hinkriegst, ist es ja in Ordnung. Ja, also ich habe gesagt, das ist für mich der optimalste Weg, weil ich hatte ein paar Therapeuten verschlissen und am Anfang hat es einigermaßen geklappt, aber nach einer Zeit habe ich mich verschlossen und habe Sachen verschwiegen. Also ich habe nicht mehr alles erzählt. Jetzt lass mich dich was fragen. Du bist ja nun jemand, der sehr, sehr bewusst an sich herangeht und du sagst, ich habe nicht alles erzählt. Du hast mit Sicherheit irgendeine Theorie oder eine Idee, warum du vor 2,5 Jahren da reingeschlittert bist. Ich hatte Stress mit der Schule. Ich habe mir selber Stress gemacht. Ich bin von alleine reingekommen, sage ich. Also ich habe mich aufs Abitur vorbereitet und war eigentlich vorher nie so der optimale Schüler und wollte halt unbedingt ein ziemlich gutes Abitur haben. Und darüber habe ich alles vergessen. Also ich habe sogar mit Sport aufgehört, was der größte Fehler war, den ich damals begangen habe. Ich habe Fußball gespielt, seit klein auf, mit 5 Jahren habe ich angefangen Fußball zu spielen. Und dann innerhalb von 2-3 Wochen habe ich mich entschieden, damit aufzuhören. Das war der größte Fehler, den ich machen konnte. Das heißt, das wäre vielleicht auch so ein kleines Ziel, damit wieder irgendwann anzufangen, so hobbymäßig. Ja, auf jeden Fall. Wenn es energiemäßig kann. Kann ich wirklich nur so... Ich lege dir erstmal noch eine These hin. Ich weiß, dass es gibt so Zahlen, die sind natürlich nicht richtig belegbar, aber dass 70-80% aller Menschen, Frauen wie Männer, die Essstörungen haben, haben auch Probleme mit Sexualität. Oder diese Essstörungen stehen immer mit Sexualität in Verbindung. Könnte das bei dir auch irgendwie zusammenhängen? Bei mir ist das wahrscheinlich eher eine Folgeerscheinung, das Problem. Weil der Körper einfach nicht mitmacht. Also ich hatte vorher keine Probleme mit Sexualität. Auf jeden Fall nicht. Ich hatte, sagen wir mal, eine schöne Jugend. Und diese Beziehungen, die du hattest, sind auch ganz gut gelaufen in jeglichen. Die sind optimal gelaufen. Also da war wirklich kein Problem. Von der Seite her nicht. Nur später, als der Körper halt abgebaut hat, als er nicht mehr mitmachen wollte. Das ging einfach nicht. Ich war halt zu schwach, um überhaupt irgendwas zu machen, geschweige denn mich jetzt da noch auszutoben. Niat, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe das einmal mal hier an dieser Stelle auch erzählt, dass ich selbst über 2 Jahre bulimisch krank war. Und ich kann da sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Und ich bin den gleichen Weg gegangen, wie du ihn zu gehen scheinst. Ich bin ohne einen Psychotherapeuten da rausgekommen, nämlich durch meine eigene Überlegung, durch meine eigenen Entscheidungen. Sicherlich ist das ein Weg. Deswegen will ich dir auch jetzt nicht unbedingt einen Therapeuten einreden. Aber hab im Kopf, wenn du es nicht schaffst, alleine, du hast dich für das Leben entschieden, das habe ich damals auch, dass du dann aber auch im entsprechenden Moment, wo du merkst, dass du es wirklich nicht mehr alleine kannst, vielleicht doch den Rat eines Therapeuten suchst. Ja, das werde ich wahrscheinlich auch machen. Ja. Bevor ich wirklich merke, dass ich jetzt wieder abstürze, werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich ein Krankenhaus aufsuchen. Es gibt hervorragende psychosomatische Kliniken. Ja, 4 und 8. Das weiß ich nicht genau, aber es empfiehlt sich dann einen etwas längeren Aufenthalt und mit guten Erfolgserlebnissen, Erfolgen, Ergebnissen, wie ich das gehört habe von Bekannten. Ja, wie gesagt, das wäre aber für mich wirklich der letzte Haus. Nein, mach es dann mach du das so. Und es ist für dich auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ein fulminantes Erfolgserlebnis, wenn man es dann geschafft hat hinterher allein. Also ich bin wirklich, ich habe jetzt seit einem Monat nicht mehr mich übergeben. Seit ein paar Wochen habe ich auch nicht mehr das Bedürfnis. Und ich bin wirklich stolz. Also das glaube ich. Mehr als alles andere. Ich war damals auf jeden Tag stolz, den ich nicht gekotzt habe. Auf jeden Tag. So geht's mir auch. Und bis ich mal auf einen Monat kam, das hat lange gedauert. Also insofern bist du da schon ganz schön weit, finde ich. Ja, ich musste es, mhm. weil bei mir war es wirklich ex und top. Also mhm. da war nichts mehr mit Reserven. Mhm. Ich musste mich praktisch von einer Woche auf die andere entscheiden. Mhm. Da war nicht mehr. Mein Lieber, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke. Und wenn du möchtest du noch einen, wahrscheinlich, möchtest du mit meiner Psychologin noch reden? Eigentlich weniger. Eigentlich habe ich mir gedacht, deswegen stutzte ich gerade auch schon, als ich es aussprach. Mach deine Sache. Und wenn du es nicht, wirklich nicht schaffst, dann sprich immer an. Auf jeden Fall. Alles Gute. Gut, Domian, ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deiner Sendung und schönen Morgen noch. Ich dir auch. Schönen Morgen. Tschüss, Niert. 1.36 Uhr und 10 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute sind wir offen, das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch mit mir unterhalten wollt. Morgen, das sage ich jetzt schon mal, morgen heißt unser Thema Tod. Morgen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, aber heute sind wir ganz offen für alles. Jutta ist dran und Jutta ist 55 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Jutta, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich habe was zu erzählen zum Thema Kakerlaken. Kakerlaken? Ja, da war doch vor etlichen Wochen eine junge Frau, die Kakerlaken in der Wohnung hat. Ja, ja, sehr, sehr eklig. Ja, sehr eklig. Ja. Ich habe in einer Zierfisch-Großhandlung im und Export in der Nähe von Frankfurt gearbeitet. In was für eine Großhandlung? Tier? Zierfisch-Großhandlung. Ja, tropische Warmwasserfische. Gab's auch Goldfische? Goldfische auch, das sind Kaltwasserfische. Ja, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Nein. Und Seewasserfische und Schildkröten und Krokodile. Ja. Gut, also wir hatten sehr viele Kakerlaken, das kam daher durch das Fischfutter. Das ist ja so ein Trockenfutter, das sind so Flocken. Ja. Das fressen die sehr gerne und auch die toten Fische, die beim Reinigen der Becken halt einfach unten auf den Zementboden fielen, die haben die auch gefressen. Ne? Das fressen die auch. Ja, ja. Die fressen alles, ne? Die fressen quasi alles. Mhm. Ja, und wir hatten da also eine Methode, ich weiß nicht, wer das erfunden hat, um die zu fangen. Das heißt, wir haben die damit immer so ein bisschen reduziert. Mhm. Und zwar einfach ein Marmeladenglas, ein Fifil rein. Kennst du sicher diese Peppermints, diese Vivil, ja, diese Bonbons, ne? Diese Bonbons, die rechteckigen. Die rechteckigen Vivil-Bonbons, ja, kenne ich, ja. Genau. Eins da rein in das Glas und dann den inneren Rand von dem Marmeladenglas mit Schmalz bestreichen. Also nur so ein Schmalzring machen mit dem Zeigefinger. Ja. Und aus irgendeinem Grund kommen die können ja an Glas hochkrabbeln. Mhm. Die krabbeln dann so dem Glas hoch, springen rein wegen dem Fifil und die kommen über diesen Schmalzrand nicht weg. Ob sie sich davor ekeln, ich weiß nicht. Also die kommen nicht wieder zurückgekrochen, meinst du? Nee, die kommen nicht mehr zurück. Die fallen rein. Und liegen dann immer, aber wieso sind die so verrückt auf dieses Pfefferminzbonbon? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wer das erfunden hat. Zählt die Marmelade nicht alleine? Offensichtlich nicht, ne? Nee, das ist ja keine Marmelade. Das Glas ist leer. Ach, das Glas ist leer. Ich dachte, da wäre auch noch ein bisschen Marmelade unten dran. Nee. Nur auf das Vivilbonbon sind die scharf. Ja, ja. Also leeres Marmeladenglas, ein gespültes, sauberes Marmeladenglas, unten ein Vivil rein. Ja. Und den inneren Rand, also nicht wo der Schraubverschluss ist, sondern da drunter, an dem glatten Rand. Wie scheußlich. Dann habt ihr dann ein ganzes Glas voller krabbelnder Kakerlaken. Ja, genau. Aber irgendwann ist das Glas so voll, dass die oberen doch ja, aus... Ja, wir haben das dann immer ausgeleert. Ja. Wohin habt ihr das geleert? Ja, teilweise. Wir hatten Schützenfische. Ich weiß nicht, ob du das schon mal im Fernsehen gesehen hast. Die können mit Spucke Insekten von irgendeinem Baum, der über den Bach hängt, abschießen. und die wollen natürlich Lebendfutter haben. Und dann haben wir die auf die Wasseroberfläche geschmissen und die haben die dann gefressen. Was für eine wie brutal die Natur ist. Ja, ja. Also habt ihr die verfüttert, die Kakerlaken? Ja, aber nur zum Teil. So viele konnten wir gar nicht verfüttern, wie wir gefangen haben. Und die Kakerlaken lagen dann schreiend auf dem Wasser oben. Ich weiß nicht, ob sie geschrien haben. Ernsthafte Frage, was habt ihr mit den restlichen Kakerlaken gemacht? Weiß gar nicht mehr, die haben ja irgendwie vernichtet. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Ich glaube, das einzig Effektive ist, die zu verbrennen, ne? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht haben wir sie im Klo runtergespült oder heißes Wasser drauf. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber letztendlich konntet ihr sie so natürlich auch nicht ausrotten. Nein, ne? Aber man kann ja auch Kammerjäger holen, denn die Aquarien sind ja nach oben offen. Ja, da werden jetzt Fische gestorben. Genau. Ne? Und das war die einzige Möglichkeit, die immer wieder mal so ein bisschen zu reduzieren. Wir hatten halt überall diese Gläser stehen. Ne? Und du musstest die dann auch schon mal leeren, ne? Ja, das... War dir das eklig, dir dann das Glas anzufassen? Nee, das Glas nicht. Die sind mir ja manchmal in der Frühstückspause übers Butterbrot gelaufen. Da habe ich mich geekelt. Das glaube ich. Hast du nicht Angst gehabt, dass du da dir welche mit nach Hause einschleppst? Meine Kollegen haben mir mal einen Beutel voll in meine Tasche getan. Die habe ich dann im Zug gefunden. Ein übler Scherz. Ja, naja, wir haben da viel Spaß mit gehabt. Aber du hast nie welche zu Hause gehabt? Nee, zum Glück nicht. Da hätte ich immer den Horror, dass irgendwelche Kakerlaken-Eier, das habe ich auch, wenn ich irgendwie in Urlaub bin, in fernen Ländern, irgendwelchen Drittweltländern, dass ich immer alles wirklich hysterisch sauber mache, noch bevor ich das dann mit in die Wohnung nehme. Ja, also anfangs habe ich mich ja auch sehr geekelt. Wir hatten da so einen Frühstücksraum und da hing ein Kalender und wenn man den angehoben hat, da waren Tausende drunter. Bah! Also die Ausgewachsenen und auch die winzig Kleinen, die sind ja höchstens 1-2 Zentimeter groß. Mir kribbelt schon überall. Also ein Tipp ist das mit dem, wir wiederholen es nochmal, ein Marmeladenglas mit einem Vivil-Bonbon in die Mitte und einem Schmalzrand oben. Innen oben. Innen oben, natürlich, klar. Innen oben, sonst... aber nicht an dem, wo der Schraubverschluss drankommt, sondern direkt da drunter. Ja, tiefer. An dem glatten Rand, ne? Und dann kann man Kakerlaken sammeln. Ja. So kann man zumindest eine Weile mal ein bisschen Herr drüber werden. Ein ganz klein bisschen. Sicher. Die Eier kriegt man natürlich so nicht, gell? Hast du eigentlich auch mal Kakerlaken-Eier gesehen? Nee, nie. Ich glaube, das waren so schwarze Pünktchen. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich danke für den guten Tipp. Ja. Jutta. Tschüss, mach's gut. Ich habe mich gefreut, dich mal zu hören und zu sprechen. Ich fand's auch sehr nett. Und deine Sendung ist super, klasse. Ich danke dir sehr herzlich. Und du auch. Danke. Tschüss, Jutta. Tschüss. Tschüss. Andreas, 22 Jahre. Ja, schönen guten Abend, Domian. Ja, Andreas. Hallo. Ja, weswegen ich anrufe, das dürfte der zweite oder dritte Anrufer gewesen sein. Es ging um das Thema Adoptivkinder bzw. Pflegekinder. Der Peter, der zweite. Ja, richtig, genau. Ja, ich bin da doch der Typ, der dann eher den Gegenpart hält, indem ich nämlich sage, dass vielleicht gerade Adoptiv- oder Pflegekinder vielleicht gar nicht mal so sehr den Kontakt zu den leiblichen Eltern suchen sollten. Bist du selbst Adoptivkind? Richtig. Und du suchst den Kontakt nicht? Ich suche den Kontakt konkret nicht. Ja. Aus dem einfachen Grund, weil ich sage, meine leiblichen Eltern, meine Pflegeeltern vielmehr, die haben mir eigentlich so viel Halt gegeben, dass ich gar nicht sicher wäre, inwieweit mich der Kontakt zu meinen leiblichen Eltern eventuell da wieder rauswerfen könnte. Du weißt über deine leiblichen Eltern auch gar nichts? Nein. Wann haben deine Adoptiveltern dich adoptiert? Wie alt warst du? Wie alt war ich denn? Ich glaube, da war ich so 2-3 Jahre. Also ach doch, schon also ein bisschen älter. Aber ich habe keine konkreten Erinnerungen mehr daran. Also ich war schon sehr, sehr früh bei meinen Pflegern. Ja, wissen die denn was über die leiblichen Eltern? Ja, schon. Das heißt, man hat halt Erzählungen und so weiter, die man halt so wahrnimmt und die man noch aufnimmt, aber es ist kein konkretes Gesicht hinter diesen Menschen. Aber die haben dir schon das erzählt, was sie wissen? Ja, doch, auf jeden Fall. Und weißt du, aus welchem Zusammenhang du gekommen bist? Es war wohl konkret so, dass meine leiblichen Eltern mich zum damaligen Zeitpunkt aus Krankheitsgründen abgegeben haben. Das heißt, die waren selber nicht in der Lage, mich selber mit zu versorgen, was ich auch absolut okay finde. Mhm. Und bei dir ist nicht so die Sehnsucht da, wo komme ich her? Ich möchte mal meinen Ursprung kennenlernen, erfahren. Eigentlich seltener, weil es so ist, dass ich ja, sage ich mal, alles, was mich selber geprägt hat, ich ja eigentlich von meinen Pflegeeltern erhalten habe. Nicht alles. Ich sag mal, bestimmte moralische Werte, Ansichten und so weiter, auf jeden Fall schon. Aber du trägst Gene in dir, die von anderen Menschen kommen. Das ist richtig. Ich sag mal, den einzigen Ansatz, den es da vielleicht geben könnte, wäre der, dass ich sagen würde, ich würde meine leibliche Schwester gar nicht kennenlernen. Es gibt eine Schwester. Es gibt eine leibliche Schwester, die ich bis zum heutigen Tage noch nie direkt vor mir gesehen habe. Mhm. Das muss man vielleicht dazu sagen. Mhm. Aber das wäre auch der einzige Ansatz, sage ich mal. Aber ist es, aber das hält sich bei dir in Grenzen? Das hält sich bei mir eigentlich schon in Grenzen, ja. Also ich kann, muss mich da meinungsmäßig vollkommen raushalten. Ich, ja, ja, ich respektiere ja. sowohl das, was du jetzt gerade gesagt hast, als auch wenn, ich habe auch schon oft mit Leuten hier gesprochen, die unbedingt ihre leiblichen Eltern kennenlernen wollten. Ich sag mal, ich sag das deswegen so konkret, weil ich halt auch schon Fälle gesehen habe, wo dieser Gegenpart halt da war auf einmal und die Pflegekinder einfach nicht damit umgehen konnten. Mhm. Und das ist konkret der Punkt. Mhm. Also das heißt, ich habe da halt einfach Bedenken, inwieweit es die Leute nicht einfach rauswerfen könnte. Mhm. Aber es gibt dann, wie im Leben immer, es gibt auch andere Beispiele, wo es dann gut funktioniert hat und wo es eine Bereicherung des Lebens auch darstellt. Ne? Also es ist sehr schwierig, da allgemein drüber zu urteilen. Nein, das ist stimmt schon. Ja. Ich wollte auch mal den Gegenpart darstellen. Ja. Ich denke mir mal, die Familien, die ja normalerweise sagen, ich gebe das Kind zur Pflege frei, das sind ja im Normalfall auch Leute, die da in irgendeiner Form den Halt nicht geben können. Das heißt, wenn zu einem späteren Zeitpunkt auf einmal der Wunsch oder der Ansatz da ist, diesen Kontakt wiederherzustellen. Ich meine, die Frage ist ja auch, wenn sie zum damaligen Zeitpunkt ja nicht in der Lage waren, sie in irgendeiner Form zu versorgen, beziehungsweise den Kontakt zu halten, ob es im Nachhinein so gut ist, diesen Kontakt herzustellen. Mhm. Weil aus irgendeinem Grund mussten sie es ja auch abgeben. Also Andreas, ich danke dir für deine ganz persönliche Meinungsäußerung. Ja, ich danke dir für eine doch sehr angenehme Sendung. Dankeschön. Ich wollte eigentlich fast schon was zum Thema Telefonjunkie sagen, weil auch da habe ich meine Erfahrung. Aber das blenden wir jetzt mal aus. Das blenden wir jetzt einfach mal aus. Okay. Ich danke dir, alles Gute. Ja. Tschüss. Danke dir, ciao. Tschüss. 33 Jahre alt. Nee, Carsten ist jetzt dran. Carsten ist 17. Hallo. Carsten, dein Thema. Ja, ich habe wegen Donnerstag die übersinnlichen Phänomene. Ja. Als der eine Anruf kam mit den Geistern, die da in dem Keller gehaust haben, habe ich beschlossen, muss ich auch anrufen. Aha. Hast du was Ähnliches zu erzählen oder was erlebt? Ja. Also das war zu meinem 12, also war ich 12 Jahre ungefähr. Und ich habe vorher nie an solche Dinge geglaubt. Und Geister und so, das war ein Humbug für mich. Und mein bester Freund damals hat eben gesagt, dass bei ihnen auf dem Dachboden ein Geist lebt. Mhm. Also der hat schon öfters Geräusche gehört und Ähnliches. Also sie hatten ein Einfamilienhaus? Ja. Und mit einem klassischen Dachboden? Da war ein Schmied vorher drin und der hat sich da angeblich auf dem Dachboden hängt. Ja. Ja, gut, das war auf dem Geburtstag von ihm. Mhm. Und ich habe das halt, wie schon gesagt, nicht geglaubt und habe mir gedacht, schaue ich halt einmal dann auf. Am Tage? Nein, das war in der Nacht, also wir waren dann noch zu dritt übrig. Mhm. Und ja, der Vater war unten in der Werkstatt, Mutter und Bruder waren in der Küche und die anderen zwei waren im Zimmer, also es kann kein anderer gewesen sein. Und ich marschiere die Treppen auf. Alleine? Alleine. Die anderen zwei haben sich im Zimmer verkrochen. Ja, und dann kommt er von rechts um die Ecke, eine weiße Gestalt, muskulös. Halt wie Schmied, dreht mir Kopf zu mir runter. Mit Gesicht? Ohne Gesicht. Ohne Gesicht. Wollte ich gerade sagen, der hat kein Gesicht gehabt. Mhm. Hat bloß den Kopf zu mir runtergedreht und dann, ich habe keine zwei Sekunden gebraucht, bis ich wieder im Zimmer war. Ja. Und seitdem bin ich da fest von überzeugt, dass es Geister gibt. Und ich bin ja recht aktiv, so Gläserrücken und Pendeln. Achso, du bist auch da aktiv dort. Ja. Nun warst du damals ja im zweiten Alter von 12 Jahren. Ja. Nichts gegen nicht gegen 12-Jährige, weiß Gott nicht. Aber vielleicht hat man da schon doch eine heftige Fantasie und die Angst kann schon sehr viel Fantasie auslösen, oder? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich schon. Also vielleicht ich glaube dir schon, dass du das wahrgenommen hast, in dir, für dich. Aber ich glaube nicht so daran, dass da real ein anderes Wesen sich dir gezeigt hat. Tja, ich weiß es nicht, aber seitdem bin ich fest davon überzeugt, dass es Geister gibt. Lässt dich davon nicht abbringen. Und du rückst Gläser und bist dann auch mit vielen Geistern in Verbindung. Ja. Auch mit dem besagten Schmied? Na, mit dem bis jetzt noch nicht. Versuch das doch mal und frag ihn mal, warum er da auf den Dachboden haust. Könnte ich bei meiner nächsten Sitzung vorschauen. Hat er sich denn dann nochmal gemeldet auf dem Dachboden bei deinem Freund? Nö, also ich bin dann nicht mehr aufgehauen. Du nicht mehr, aber du also hast... Also da hat er schon öfters noch so ein Geräusche mitgehört. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Ich habe den Kontakt zu ihm verloren. Ja. Auf jeden Fall, du bist fest davon überzeugt, dass es Geister gibt. Ja. Du hast sie gesehen und damit basta. Ja. Ich danke für deinen Anruf. Okay. Tschüss, Carsten. Könnte ich vielleicht noch Autogramm haben? Ja, leg mal auf, wir rufen dich gleich zurück und notieren okay. deine Adresse, nicht die Telefonnummer. Okay, okay, danke. Tschüss. Jetzt kommt Christa. Und Christa ist 36 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Christa. Über was unterhalten wir beide uns denn? Ja, und zwar wegen den Fähigkeiten, dass ich bin überzeugt, dass ich weiß, an wen du gedacht hast. So. Ja. Du glaubst das also. Ja. Zu wissen. Also ich glaube, dass du an deine Mutter gedacht hast. An deine Mutter? Also an deine. An meine Mutter? Ja, an deine Mutter. Nee. Hm? Nee, hab ich nicht. Hast du nicht? Nein, ehrlich nicht. Also Ehrenwort. Indianer-Ehrenwort. Ich sag die Wahrheit. Nein, hab ich nicht. Also, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hast du an eine Frau gedacht. An eine ältere Frau. Nein, hab ich auch nicht. Ja, dann liege ich nun mal total falsch. Ja. Ich bin ganz ehrlich. Also ich würde sofort sagen, ja, so war es. Aber ich möchte ja so gerne, wie gesagt, dass das Experiment gelingt. Aber das habe ich nicht. So war es nicht. Wie kommst du darauf, dass ich an eine ältere Frau gedacht habe? War halt eben meine Meinung, dass ich bin da noch von überzeugt, dass du an eine ältere Frau gedacht hast. Der erste Anrufer hat ja auch zu dir gesagt, er könnte deine Gedanken nicht so richtig lesen. Mhm. Du bist heute sehr zerstreut. Findest du? Ja, du bist heute sehr zerstreut. Anscheinend sehr viel Hektik. Nee, eigentlich auch nicht. Also, ich muss dich enttäuschen. Ja, dann liege ich total falsch. Einen schönen Tag heute verbracht. Einen sehr netten Abend, also... Ja, dann kannst du nicht... Christa, aber in der Regel kannst du auch Gedanken lesen. Oder wie? Ja, ich bin davon überzeugt. Ja, und wie praktizierst du das so im Alltag? Wie funktioniert das? Du sitzt jemandem gegenüber, wie nimmst du die wahr, die Gedanken von dem anderen? Musst du dich darauf konzentrieren oder prasselt das einfach auf dich ein? Ja, das kannst du nicht kontrollieren und das kannst du auch nicht manipulieren, das kommt halt eben einfach. Auch wenn jemand spricht, denkt er ja nicht so, also man sollte auch schon denken, wenn man spricht, klar. Aber es ist ja was anderes, also wenn man nur sitzt und denkt, als wenn man spricht und auch noch im Hinterkopf irgendwie tausend Sachen denkt. Sehr viele Leute sprechen und denken zur gleichen Zeit. Also trotzdem, und daher kommt es automatisch, dass man springt die Gedanken über. Jetzt, während wir beide uns unterhalten, ist auch noch was gesprungen? Du bist sehr konzentriert im Moment. Ja, sehr. Ja. Wenn ich mit Christa telefoniere, muss ich konzentriert sein. Warum? Ja, weil du das einfach wert bist. Ja, danke schön. Ja. Also mit der alten Frau liegst du falsch. Ja, gut. Wir können dieses Experiment ja noch gerne diese ganze Woche fortführen. Ich könnte wirklich schwören, dass es irgendjemanden gibt, der das richtig kann. Da bist du aber nicht von überzeugt. Doch, ich glaube aber, dass man diese Menschen mit der Lupe suchen muss. Ja, ich glaube, dass Menschen diese Fähigkeit haben. Ich glaube das. Man muss sehr vorsichtig sein damit. Das glaube ich auch, ja. Ja gut, habe ich einmal falsch gelesen. Christa, dennoch was nett mit dir zu plaudern. Ja gut. Alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. Ingo, jetzt haben wir den Ingo, den hatte ich gerade schon mal ein bisschen angekündigt. Ingo, 33. Ja, genau, Domian. Ja. Ich wollte dich zu hören heute. Ja, ich freue mich auch, dass du angerufen hast. Und was geht's? Der Beitrag von der Hörerin, die dich angerufen hat mit dem Telefonsex, hat mich schon arg berührt, weil ich das... Du meinst, dass die Corinna vorhin, die so ein Telefonjunkie war. Ja, genau. Ich war auch einer davon, mit den gleichen Problemen. Mit den gleichen Schulden und hab draus gelernt irgendwo. Was hast du, also nochmal nur so ein paar Fakten. Wie lange hingst du an der Strippe, sagen wir es mal so, nicht an der Nadel, sondern an der Strippe? Ein Jahr irgendwo. Ein Jahr, wie viel Schulden? 10.000. Ja. So, und was hast du daraus gelernt? Daraus gelernt, dass das eigentlich nichts bringt. Wie hast du das gelernt? Gut, das kann man sich ja vielleicht schnell so sagen, das bringt nichts. Aber wie ist es dir richtig emotional begreiflich geworden? Durch was? Also emotional eigentlich gar nicht. Man kann das vergleichen irgendwie, denke ich mal, so mit der Drogensucht. Ja, es bringt ja einen Kick in dem Moment. Wenn du an der Strippe hängst, mit Leuten quasselst. Ja, ist klar. Und mit Leuten auch sexuell irgendwo dann schon ins Geschäft kommst. Aber irgendwo kommt der Hammer dann am Monatsende, Telekom-Rechnung. Ist mir klar. Die Frage war jetzt auch, wie hast du es geschafft, dich davon zu überzeugen, dass es das nicht ist? Wie hast du es geschafft, davon loszukommen? Ja gut, ich kann jetzt sagen, ich habe was anderes gesucht, jetzt in dem Sinne, um zu dem Kick zu kommen. Nein, du verstehst mich falsch. Wie bist du davon weggekommen? Weggekommen? Ja, du hast gerade gesagt, dass du das ein Jahr praktiziert hast, 10.000 Mal Schulden und du bist weg davon. Und du hast daraus, du hast was gelernt. Aber erst immer die Frage, wie bist du weggekommen davon? Weggekommen eigentlich davon, dass die Telekom die Leitung gekappt hat. Ach so, einfach. Ich konnte nicht mehr. Wie lang liegt das eigentlich zurück schon? 4 Monate. 4 Monate? Ja. Und seit 4 Monaten hat man die Leitung gekappt? Richtig. Aha. Also du bist im Prinzip überhaupt nicht geheilt in dem Sinne? Nein, überhaupt nicht. Ah, da haben wir aber gänzlich missverstanden. Ich dachte, das wäre alles schon abgehakte Sache. Nee, von der Sucht eigentlich nicht geheilt. Von der Sucht nach diesem sexuellen Kick eigentlich gar nicht. Und dann hat sich in der letzten Zeit, seit Februar, hat sich so spontan ergeben, ich kann in einem Sexshop Pornokino anfangen. Mhm. Habe ich gemacht. Mhm. Ja. Und da habe ich gelernt, oder habe ich mitbekommen, dadurch kann ich meine Sucht nach Sex... Ingo, kannst du mal eben, ich muss dich mal kurz unterbrechen, ich muss mal meine Regie fragen, ich habe hier eine leichte Störung, was wir machen. Ja, also das ist für dich jetzt so eine Sache, dass dich das auffängt und du dadurch die Hoffnung hast, davon wegzukommen, durch das Sexkino. Genau. Und weißt du, was wir machen? Wenn du eine Weile im Sexkino gearbeitet hast, rufst du mich nochmal an und sagst mir die Resultate. Ja, ob es wirklich auch geklappt hat. Mach, sollen wir so verbleiben, Ingo? Ja. Okay, alles Gute, viel Glück. Okay. Tschüss. So, jetzt habe ich noch die Gabi und Gabi ist 35. Gabi? Ja, hi. Gabi, hi. Dein Thema. Ja, ich habe eben mitgekriegt, dass eine Vorgängerin von mir auf Kakerlakenjagd war. Ja. Und ich habe sowas mitgekriegt in Kuba. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich in Kuba war. Und die Viecher gebären also entweder lebend oder brüten die irgendwie am Körper aus oder sonst was. Also das kann ich vergessen, die zu jagen. Die gebären lebend? Ich weiß es nicht. Also ich habe die... Die legen Eier? Keine Ahnung, glaube ich nicht. Meine Allgemeinbildung sagt, die legen Eier. Ja, dachte ich auch, bis ich die Jungen gesehen habe. Wo hast du die denn gesehen? Wie hast du die gesehen? In dem Überbett von meinem Sohn. Das haben wir so abends vom Bett gezogen, haben das auf den Boden geschmissen. Und er hat dann in dem Bett geschlafen und am nächsten Tag wollte ich das wieder draufpacken und dann wimmelte es so da drin und habe ich das erstmal wieder in die Ecke geknallt. Mhm. Und habe da ein paar Stunden vorgesessen und dann habe ich das nochmal hochgehoben. Das war wie Wanzen da drin. Mhm. Und dann stellte sich also nachher raus, dass da eine dicke Kakerlake drin saß, was weiß ich, so 10 Zentimeter groß, diese Madagaskar-Kakerlaken. Mhm. Und diese Jungen sind also alle auf die zugestürmt. Das war vielleicht die Kakerlakenkönigin. Ich habe keine Ahnung, ob Königin oder Mutter, ich weiß es nicht. Es war ziemlich widerlich und seitdem glaube ich also felsenfest, entweder die gebären lebend oder die brüten die Eier irgendwie am Körper aus. Auf jeden Fall braucht die nicht auf Eiersuche zu gehen, das kann sie knicken. Also du hast das in Kuba, ne, sagst du? Ja, ja. Erlebt. Da lebt man mit den Tieren und da kriegt man in der Richtung so einiges mit. Wie lange hast du denn da mit Kakerlaken gelebt? Du ja, immer wenn ich da war. Mein Mann ist Kubaner und von daher war ich da mal öfter. Und ist das nicht sehr ekelhaft auch? Also für mich als Europäer, ja. Ja, ne? Mhm. Ja, und weil die La Cucaracha und dann ist das in Ordnung, ne? Ja. Und umso einer kriegt einen Schreikrampf. La Cucaracha? Ja, ja. So heißt das, ne, auf Spanisch. Ja, ja, ja. Es gibt auch so ein Lied, ne, La Cucaracha. Genau, das mag ich seitdem auch nicht mehr so wirklich, seit ich weiß, was es heißt. Kann ich gut verstehen. Hast du denn immer es verhindern können, dass du welche einschleppst? Hier nach Deutschland? Ja, bis jetzt ja. Bis jetzt ja. Ja, also ich habe das alles einzeln ausgepackt immer. Mhm. Ich war einmal nicht sicher, ob ich einen Skorpion eingeschleppt hatte. Ehrlich? Ja, da waren wir bei meiner Schwägerin in der Wohnung und mein Mann hatte einen im Schuh. Mhm. Den haben wir wohl auch gefangen, beziehungsweise ein Junges davon. Mhm. Jungen fressen die Mutter, aber wir wussten nicht, ob die Mutter schon gekriegt hatten. Wir haben ein Junges gefangen. Also mit dem einzeln auspacken, genauso mache ich das auch immer. Ja, und ein paar Nächte später, ich hatte also nachts meinen Neffen bei mir im Schlafzimmer, der schlief dann bei mir, weil war also umständemäßig musste er bei mir übernachten für eine Woche und es raschelte nachts. Oh, oh. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Aber es war Winter und ich habe mir gedacht, mache das Fenster weit auf. Und Gabi, jetzt müssen wir Schluss machen. Ich danke für den Anruf. Ja. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Janett Krause. Morgen heißt unser Thema Tod. Wir beginnen wie immer um 1 im Radio bei uns live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen. Bis morgen. Ciao.